Manchmal wünschte ich, die Nacht könnte noch ewig gehen. Du und ich, Taubenscheiße, Neonlicht. Ich könnte stundenlang mit dir auf diesem Gehweg stehen und darauf hoffen, dass du mich noch einmal küsst. Sobald der Tag anbricht, gehen wir in Flammen auf. Beim ersten Tageslicht zerfallen wir zu Staub. Was würde ich geben für noch mehr Zeit?